ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، ده تاريخ السفر عشان دوج ونوت از دينستاغ und normalerweise machen wir Subul Salam und wir machen weiter Barakallahu Fikum mit Subul Salam, die Erklärung von Bulugh al-Marad. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, deshalb Geduld mitbringen. Barakallahu Fikum, sagt man können. Wa'an ibn Abbas radiyallahu anhuma qal kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qal ya ulam ihfadillaha yahfadk ihfadillaha tajidhu tujahak wa idha sa'alta fas'alillah وإذا استعنت فاستعن بالله. وتمام الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح وتمامه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف أو طويت الصحف أو رفعت الأقلام وجفت الصحف أو جفت الأقلام وطويت الصحف. بارك الله فيكم. هذا الحديث صحيح وهو أصل فيه أصول للإسلام. فإذا حفظت الله حفظت الله سبحانه وتعالى في حدوده وعهوده وأوامره، أي امتثلت بأمر الله سبحانه وتعالى واجتنبت ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فعند ذلك حفظت الله. فإذا حفظت الله أي حفظت حدوده وعهوده وأوامره، حفظك الله سبحانه وتعالى، حفظك الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وحفظك الله سبحانه وتعالى داخلا قلبا وقالبا، يعني في كل الأمور. إذا حفظت الله في مالك بحيث أنك أديت حق الله سبحانه وتعالى عليك، حفظك الله سبحانه وتعالى في مالك ورزقك الله سبحانه وتعالى. حفظت الله في عيالك، الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء العيال من الصالحين. حفظت الله في زوجتك، يجعلها زوجة صالحة، والعكس، الزوجة تحفظ الله سبحانه وتعالى، تحفظ أمر الله سبحانه وتعالى، حدود الله سبحانه وتعالى في تعاملها مع زوجها، الله سبحانه وتعالى يحفظ لها زوجها ويحفظ لها أمرها. يحفظ الله تجده تجاهك. هنا بارك الله فيكم، أي تجده أمامك، بأن الله سبحانه وتعالى يحفظك من شرور الدارين جزاء وفاقا. فالذي يحفظ الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه للخير، والله سبحانه وتعالى يبعد عنه الشر. إذا سألت فاسأل الله، وهذا أمر بإفراد الله تعالى بالسؤال، أي إذا طلبت شيء فاطلبه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يلح في الدعاء، أن يلح في الدعاء، والله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يدعوه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلا الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فذلك الإنسان يسأل الله، فقط يسأل الله، ولا يجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى واسطة. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لم يقل قل، حتى يقطع كل سبيل الواسطة بين العبد وبين ربه. فإذا سألتها فاسأل الله، ولا تسأل أحدا غير الله سبحانه وتعالى إلا في الأمور التي يستطيع العباد أن يقوموا بها، فتطلب منه شيئا وتسأله شيئا يستطيعه لا بأس، ولكن إذا دعوت وسألت فاسأل الله سبحانه وتعالى. وهذا العاقل يسأل الله سبحانه وتعالى وحده، لأن الله هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع، وهو الذي يرفع، وهو الذي يخلق سبحانه وتعالى. العاقل يسأل رب العالمين مباشرة. يعني الآن أنت في حياتك إذا أردت شيء من دائرة من الدوائر الرسمية تريد أن تتكلم مباشرة مع المسؤول، مع الرئيس، فإذا الرئيس وافق خلاص انتهى الأمر. فكيف بنا يا عباد الله؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا سبحانه وتعالى. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي الاستعانة وهي طلب العون من الله سبحانه وتعالى. فإذا طلبت العون من الله سبحانه وتعالى أعانك الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لشيء فعلته ولو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفعل تفتح عمل أو عمل الشيطان. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. ولذلك علمه أن يقول بعد كل أو في آخر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى في العبادة، والناس في الاستعانة نوع. فمن الناس من ينسى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى لما يقوم بعمل، إنما المؤمن يتذكر دائما أنه يستعين برب العالمين، لأنه بلا عون من الله سبحانه وتعالى فلا حول لنا ولا قوة ولا نستطيع أن نفعل أي شيء. إذن واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذه عقيدة المسلم: يا أخو قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الإنسان المؤمن يعيش في هذه الدنيا ويعلم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وكلما استعان بربه وتوكل على ربه وكلما قويت عقيدة المسلم وإيمان المسلم كلما حفظه الله سبحانه وتعالى. يبتليه الله سبحانه وتعالى، والابتلاء لا يظن الواحد منا أن الابتلاء مضرة للعبد، وإنما الابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى رفعة للعبد ودليل على محبة الله لهذا العبد ودليل على إيمان العبد. فكلما ازداد الابتلاء يعني ذلك أن الإيمان قد ازداد، وكلما ابتلى الله سبحانه وتعالى عبده أشد أي أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا العبد. ونحن نتكلم بارك الله فيكم في باب الزهد. الإنسان في الدنيا يحفظ الله سبحانه وتعالى، يحفظه بالرزق الحلال، يبحث عن الحلال ولا يبحث عن الحرام، وإذا فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيرزقه، وأن الله سبحانه وتعالى سيحفظه في أهله وفي جسده وفي ماله، وهذا هو المطلوب. فلذلك الكسب يجب أن يكون حلالا، يجب أن يكون حلالا، ويعمل المسلم لذلك طبعا إلا الإمام الذي يكون مثلا الإمام الأعظم للمسلمين، فهذا يترك الكسب أولى له ويشتغل بأمور الأمة لأنه أفضل له. أما غير ذلك فيكسب الكسب الحلال ويحفظ الله سبحانه وتعالى في كسبه، فيحفظ الله سبحانه وتعالى ويرزقه سبحانه وتعالى. فذلك أساس الدين عندنا يا أخو بارك الله فيكم أننا نسعى إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، وكلما رضي الله علينا فكلما حفظنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وفي الآخرة، صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. حديث 1374 und wir sind bei Kapitel 3 von dem Buch von Al-Jami' von Subul al-Salam al-Musila ila Bulugh al-Maram. Wir reden über Enthaltsamkeit und Gottesfurcht. Enthaltsamkeit und Gottesfurcht. Ibn Abbas radhiyallahu alayhi erzählte: Ich war hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Das wird gerettet. Der Prophet sagte: Jüngling, ich werde dir ein paar Wörter beibringen. Bewahre Allah, dann wird er dich bewahren. Bewahre Allah, dann wird Allah vor dir sein. Wenn du bittest, dann bitte Allah. Und wenn du Hilfe suchst, dann such diese Hilfe bei Allah subhanahu wa ta'ala. So hat der Autor, rahimahullah ta'ala, Ibn Hajar, diese Überlieferung überliefert. Das ist bei At-Tirmidhi und das Hassan Sahih. Es gibt noch in diesem Hadith, und zwar, wenn die ganze, und du wisst, wenn die ganze Nation sich versammelt und die wollen dir etwas Gutes hinzufügen, dann werden sie das nicht schaffen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir das nicht geschrieben hat. Und wenn die ganze Umma zusammenkommt und die wollen dich etwas Schlechtes zufügen, dann dir etwas Schlechtes zufügen, dann werden sie das nicht schaffen, wenn Allah dir das nicht geschrieben oder gegen dich das nicht geschrieben hat. Die Schreibfeder sind hochgehalten und die Schreibblätter sind getrocknet. Barakallahu fikum, das geht um eine sehr schöne Überlieferung hier, und das ist eine Basis unserer Religion. Das ist Basis im Islam, dass man das versteht. Und der Prophet hat es einem Kind beigebracht. Sagt man, die Wörter sind aber schwer für ein Kind. Nein, die sind nicht schwer. Man sollte von uns seine Kinder von Anfang an diesen Glauben pflanzen in ihren Herzen, indem sie wissen, es gibt einen Gott, der sie sieht und der ihnen alles gegeben hat. Und es gibt einen Gott, der alles weiß und hört und sieht, was sie tun. Deshalb der Prophet ﷺ hat Ibn Abbas diesen Glauben durch diese paar Wörter erklärt. Bewahre Allah, dann wird er dich bewahren. Was bedeutet bewahre Allah? Allah subhanahu wa ta'ala ist natürlich derjenige, der alles bewahrt, subhanahu wa ta'ala. Wir brauchen von ihm Schutz, aber er braucht keinen Schutz. Von niemand von uns. Das bedeutet, wenn du Allah bewahrst, indem du die Religion Allahs richtig praktizierst, indem du das Gute tust und das Schlechte unterlässt, indem du die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala praktizierst und die verbotene Handlungen oder Dinge meidest, dann wird Allah dich bewahren. Was wird dich bewahren? Das heißt, Allah wird dich schützen in diesem Leben, dass du nicht Schlechtes machst, oder wenn du Probleme hast, dass du eine Lösung findest, und am letzten Tag wirst du bewahrt, indem du ein Paradies bekommst. Und dies gilt nicht nur für Religion, sondern das gilt für alles im Leben. Wenn du die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala bewahrst, indem du deine Pflichten machst gegenüber deiner Frau oder deine Kinder, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala für dich deine Frau und deine Kinder bewahren. Wenn du Allah bewahrst, indem du nach Vermögen suchst, aber mit Halal, mit erlaubten Mitteln, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dein Vermögen schützen und dich schützen, und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich bewahren. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala bewahrst in der Beziehung mit den Leuten, das wird du achtest immer darauf, wie ist das in meiner Religion? Ich darf das nicht sagen, ich darf das sagen, so weiter. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich bewahren. Und als Allah bewahrst du Allah, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala immer vor dir sein, indem Allah subhanahu wa ta'ala dich sozusagen immer bewahrt. Subhanahu wa ta'ala. Der begleitet dich, subhanahu wa ta'ala, in deinem Leben. Und der wird dich recht leiten, wenn du die Rechtleitung brauchst. Und er wird dir helfen, wenn du die Hilfe brauchst. Und er wird dich schützen, wenn du Schutz brauchst. Und er wird dir das geben, was du, wenn du etwas brauchst, dann wirst du von ihm das bekommen. Das ist der Sinn in diesem Zusammenhang. Das heißt, der Muslim, wenn er diesen Sinn verstanden hat, wenn ich das mache, was Allah von mir will, dann wird mein Leben das Beste sein, dann werden wir total anders leben. Aber leider, das ist nicht bei uns. Wenn du bittest, dann bitte Allah. Das heißt, wenn du Bitten hast, wenn du Dua machst, dann darfst du nicht einen Vermittler zwischen dir und Allah haben. Du darfst nicht einen Umweg machen in deinem Bittgebet, sondern direkt sagst du, oh Allah. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, normalerweise, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und sie fragen dich nach. Er redet zum Propheten, yas'alunaka anil jibal, zum Beispiel. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن كذا. زي فراغن دي ناخدن بيرغن، زي فراغن دي ناخ، زي فراغن دي الله زاك إما شبريه شبريه باي دي تاريا زي فراغن دي ناخ ولمان دينا دي فراغن دان بن إيه ناخ تاني زاك شبريه. Das wird, wenn meine Diener Bittgebet machen, dann bin ich nah zu ihnen. Und ich akzeptiere ihre Bittgebete. Da braucht man dafür keinen Vermittler. Und auch der Prophet nicht. Wenn du fragst, wenn du bittest, dann direkt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ohne niemand. Zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist der Sinn des Islam. Das ist unser Tawhid. Sagt man, ja, aber kann ich nicht einen Bruder zum Beispiel um etwas bitten, wenn er was machen kann? Natürlich, du kannst. Mal, du willst jetzt diesen Tisch heben und sagst ihm, bitte, kannst du mir helfen? Das ist kein Problem, weil er kann. Aber wenn er nicht da ist zum Beispiel, wenn er in einem anderen Land ist und dann bittest du ihn, das geht nicht. Wenn er verstorben ist, das geht nicht. Und deshalb, wir Muslimen immer vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala. Allah liebt von uns, dass wir ihn bitten. Allah liebt von uns, dass wir viel Bittgebet machen und dass wir sozusagen das wiederholen. Wenn du Hilfe brauchst, wenn du Hilfe suchst, dann such die Hilfe bei Allah subhanahu wa ta'ala. In den Themen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala leisten kann. Aber in den Themen, die die Menschen auch leisten können und sie sind da, das ist kein Problem. Das ist angenommen, du willst, dass jemand dir hilft beim Tragen oder dass jemand dir hilft beim Hausaufgabe schreiben oder zum Beispiel begleiten. Das ist kein Problem. Solange er da ist, am Leben ist und kann. Aber du kannst nicht jemandem sagen, hilf mir, dass wir Regen bekommen. Du kannst es nicht. Dann sagst du, oh Allah, du bittest Allah hier und du bittest Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe. Und das ist der Islam, barakallahu fikum. Wir dienen nur Allah subhanahu wa ta'ala und dabei suchen wir Hilfe bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist in Surat al-Fatiha. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Und dann weiter kommt das Hadith, wenn die ganze Nation zusammenkommt. Überlege dir, wenn jetzt die Menschen sind 7 Milliarden auf dieser Erde vielleicht, wenn 7 Milliarden minus deine Person zusammenkommen und die wollen dir was geben oder was wegnehmen und Allah hat das nicht erlaubt, dann werden sie das nicht schaffen. Das ist der Glaube eines Muslims. Wenn die Muslime richtig so Iman haben in diesem Zusammenhang, dann werdet ihr uns total anders sehen. Aber leider ist dieser Iman noch nicht reif in unseren Herzen, dass wir das verstehen. Was Allah uns geschrieben hat, werden wir sehen und werden wir erleben. Was er uns nicht geschrieben hat, dann wird das niemals passieren. Keiner bezwingt Allah subhanahu wa ta'ala und Allah herrscht über uns und Allah entscheidet subhanahu wa ta'ala, was in diesem Leben passiert. Wir reden in diesem Kapitel über Az-Zuhd, Enthaltsamkeit, Enthaltsamkeit und über Gottes Furcht. Was hat dieses Hadith mit dem Thema zu tun? Könnte man sich diese Frage natürlich stellen. Was ist die Verbindung? Wir reden hier über احفظ الله يحفظك und dort reden wir über Sucht und Taqwa oder Wara. Ja, weil das auch im Leben so ist. Wenn du arbeiten willst und Geld verdienen willst, wenn du das durch Halal-Wege machst, weil du dabei Allah bewahrst und du willst kein Haram machen, dann wird Allah dir Vermögen geben und er wird dir Rizq geben. Aber wenn du das nicht so machst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir auch das nicht geben. Das heißt, wenn du enthaltsam in diesem Leben sein willst für Allah subhanahu wa ta'ala und du verzichtest auf vieles für Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir was Besseres geben. Wenn nicht in dieser Dunya, dann im Paradies, insha'Allah, weil Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies bringen. Das heißt, auch der Muslim sollte in diesem Leben, wenn er auch arbeitet, dann sollte er eine Arbeit aufsuchen, untersuchen. Diese Arbeit sollte halal sein, erlaubt sein. Auf keinen Fall arbeiten mit Haram. Und lieber halben Euro von Halal als 1000 von Haram. Das ist eine Regel bei uns im Islam. Und die Muslime sollten immer versuchen zu arbeiten. Das haben wir auch über dieses Thema schon gesprochen, als wir in Themen von Zakat von Biur und sowas gesprochen haben. Außer natürlich der große Imam von der Nation, ist es besser für diese Person, dass er sich um die Muslime und um ihre Angelegenheiten kümmert. Aber wenn er jetzt arbeitet und er hat noch sich zu kümmern um die Muslime, das wird sehr schwer für diese Person, für den großen Imam jetzt, der Führer der Muslime. Aber allgemein, barakallahu fikum, man sollte nach halal-fähigen Methoden suchen, damit man von Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt wird. Diese Überlieferung ist nicht nur für Gebet und Bittgebet und Beten und Fasten, nein, das ist mehr. Das ist dein Leben. Und das ist dein Weg in diesem Leben. Wenn du bitten willst, dann bitte Allah. Wenn du Hilfe brauchst, dann bitte Allah um Hilfe. Und du musst wissen, Allah hat alles entschieden und alles wurde geschrieben, subhanahu, von ihm, subhanahu wa ta'ala, befohlen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. وعن سهل بن سعد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. إذا زهد الإنسان في أمور الناس يحبه الناس، يعني إذا ما تدخل الإنسان في شؤون الناس فالناس تحب هذا الإنسان. وإذا زهد في الدنيا، وتكلمنا عن معنى الزهد في الدنيا، أن الإنسان يفعل الذي عليه ويترك، هذا هو الزهد في الدنيا، ويأخذ من الدنيا ما يحتاجه للآخرة. هذا كلام، تريد أن يحبك الناس فزاد فيما عندهم، لا تطلب منهم وكن متوكلا على رب العالمين. وإذا زهدت في الدنيا أي أديك الذي تحتاجه ولم تأخذ أكثر منه، فالله سبحانه وتعالى سيحبك في هذه الدنيا. وهذا الأمر العظيم في ديننا، يعني اترك الناس في حالهم سيحبك الناس. وكن زاهدا في هذه الدنيا، أي خذ الذي تحتاج واترك الذي لا تحتاج، سيحبك الله سبحانه وتعالى. وأنا ذكرت في شرحي معنى الزهد يا أخوة، لقد يكون الرجل غنيا عنده من الأموال ما عنده، ويكون زاهدا لأنه يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليه. وطالما أنت تؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليك فلا بأس بالغنى، ونعم المال الصالح عند الرجل الصالح. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من المؤمن الضعيف في كل خير. واليد العليا فوق اليد السفلى. لكن الإنسان إذا كان غني وكان يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليه وكان يعين المسلمين، هذا فيه خير عظيم، والله تعالى على وعلم. سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عليه زاكت أن من كان سنقوفية محمد صلى الله عليه وسلم ون زاكت وقزنت الله سايت مية أنا تات wenn ich das tue dann wird Allah سبحانه وتعالى mich lieben und die Leute werden mich auch lieben. Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte sei enthaltsam in dieser Dunya, in diesem diesseitigen Leben, dann wird Allah dich lieben. Und sei enthaltsam in dem, was die Leute haben, dann werden die Leute dich auch lieben. Das Hadith ist bei Ibn Majah und das ist Hasan. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Barakallahu fikum, das ist eine sehr schöne Nasiha von unserem Propheten Muhammad s.a.w. Wir wollen, dass Allah uns liebt. Und wenn Allah s.a.w. uns liebt, dann wird er uns ins Paradies bringen. Und er wird er uns beschützen und schützen. Dann wird er uns bewahren, subhanahu wa ta'ala. Er wird auch uns prüfen, damit er unser Iman prüft, subhanahu wa ta'ala. Aber wenn du willst, dass Allah dich liebt, dann sei enthaltsam in diesem Leben. Was bedeutet enthaltsam im Leben? Das heißt nicht, dass manche denken, Enthaltsamkeit im Leben heißt, dass man zerrissene Bekleidung trägt und dass man nur vor der Moschee sitzt und dass man arm ist. Das stimmt nicht. Enthaltsamkeit bedeutet, dass du in diesem Leben das mitnimmst, was du brauchst für das nächste Leben. Und was mehr ist, lässt du für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, kann ein reicher Mann oder kann eine reiche Person, kann eine reiche Person enthaltsam sein? Ja, kann. Indem diese reiche Person die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala gibt und kein Unrecht tut. Das heißt, es kann sein, dass die Person so reich ist, aber der gibt das Recht Allah subhanahu wa ta'ala, der gibt Zakat, der spendet für Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist er enthaltsam. Und der braucht, der nimmt von diesem Leben, was er braucht. Indem er das tut, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat und das zu unterlassen, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Wenn man so ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Person lieben. Und wenn du enthaltsam bist in dem, dass du beneidest nicht die anderen. Du steckst nicht deine, mit anderen Wörtern, du steckst nicht deine Nase in den Sachen und den anderen, die nicht wichtig für die Religion sind, dann werden die Leute dich mögen. Weil du kein Berührungsängste mit ihnen verursachst, indem du das anschaust, was sie mögen und was sie wollen. Sondern du bist für dich selber, wenn du ein gutes Wort sagen kannst, wenn du ein Nasiha geben kannst für Allah, dann kannst du machen, und wir reden hier über Themen, die natürlich ist viel mehr in der Nase, was die Leute haben. Also du sollst sie nicht beneiden, sonst dann werden die Leute dich mögen. Dann werden die Leute dich mögen. Deshalb soll man hier diesen Punkt verstehen. Willst du die Liebe Allahs, dann sei enthaltsam in diesem Leben. Nimm von diesem Leben, was für dich am wichtigsten ist, damit du ins Paradies kommst. Willst du, dass die Leute dich mögen und lieben, dann kümmere dich um deine eigenen Sachen in deinem Leben. Und wenn du etwas Gutes den anderen machen kannst, dann kannst du tun, so werden die Leute dich auch mögen. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Und in dieser Überlieferung auch, barakallahu fikum, gibt es, dass es kein Problem ist, dass der Mensch versucht, dass die anderen ihn mögen und dass die anderen ihn lieben. Es ist kein Problem. Aber nicht, dass man was Falsches sagt oder dass man wal'iyadu billah heuchelt, damit die anderen ihn loben. Da muss man aufpassen. وعن سعد بن أبي وقاص قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي التقي الغني الخفي أخرجه مسلم إذا أحب الله العبد يا أخو إذا أحب الله العبد فإن الله سبحانه وتعالى يهديه للخير ويجعله من أصحاب الرحمة ويجعله من أصحاب العقل واللطف وأصحاب الصلاح والإصلاح إذا الله أحب العبد فإن الله يحب العبد الله سبحانه وتعالى إذا أحبه لهذا فالله سبحانه وتعالى يهديه لأمور الخير من هو هذا العبد؟ هو التقي والتقي هو الذي يأتي بما أوجب الله سبحانه وتعالى ويبتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى هذا هو هذه درجة التقوى طبعا التقوى درجات حتى تصل إلى الورع والورع هو أن يترك ما به بأس ما ليس به بأس خشية الوقوع ما به بأس يعني يترك الحلال حتى ما يقع في الحرام مع أنه حلال وهذه درجة ما يكون ما يصل إلى الإنسان فالتقوى درجات التقوى درجات هناك درجات التقوى أن الإنسان مثلا إذا سمع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تدمع عيناه هناك درجات من التقوى أن الإنسان تجده دائما صابرا محتسبا متوكلا حتى لو كان فقير حتى لو كان عنده مشاكل وهذه ليس عند كل الناس ولكن درجة التقوى اللي هي الطبيعية أن الإنسان التقي هو الذي يجعل بينه وبين النار وقاية بحيث أن يأتي بالذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه والذي أمره الله سبحانه وتعالى به ويترك ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. أما الغني فالغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ولكن هنا الغنى يحتمل الأمران، يعني غنى النفس والغنى الغنى، ولكن هنا التقي الغني. فالتقي الغني هو الذي يعطي من ماله ويعطي حق الله سبحانه وتعالى عليه. والخفي أي المنقطع إلى عبادة الله والاشتغال بخاصة نفسه، وقيل الحفي. الحفي المراد به الوصول للرحم اللطيف بهم، والوصول للرحم يعني الذي يصل للرحم اللطيف بأرحامه وبغيرهم من الضعفاء. إذن هذه ثلاث صفات، هذه ثلاث صفات لعبد أحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه الله سبحانه وتعالى. الأولى أنه يعمل بنور الله ويترك الأمر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. الغني مالا الذي يعطي حق الله سبحانه وتعالى، والغني نفسا، فالغنى من النفس. والحفي أو الخفي، أما الخفي هو الذي يشتغل بعبادة الله لخاصة خاصته، وأما الحفي فهو الذي يصل الرحم ويتلطف بالضعيف والفقير. فهذه الصفات هي من توفيق الله سبحانه وتعالى. لذلك العبد الذي يحبه الله سبحانه وتعالى فيهديه ويجعله من أهل الخير. الله تعالى على أعلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عليه أرسل: Ich habe dem Propheten sagen gehört, Allah liebt den Diener, der gottesfürchtig ist, der reich ist und der Al-Khafi oder Al-Hafi, der für sich selber Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, oder der gut ist zu den Armen und zu den Verwandten. Das Hadith ist bei Muslim. Das geht darum, erstmal hier, Allah liebt. Das bedeutet, es gibt eine Eigenschaft bei Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt Liebe. Und Allah liebt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala seine Diener liebt, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Diener recht leiten, wird ihnen das Gute geben und wird sie beschützen und schützen und bewahren, weil er sie liebt, subhanahu wa ta'ala. Und Allah liebt den Diener, der Allah subhanahu wa ta'ala wiederum liebt. Wenn aber der Diener Allah nicht liebt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht lieben. Deshalb diese Aussage heutzutage, was wir hören, und ich sage das klar, ja, Gott liebt uns. Ja, dies muss man 10 Fragezeichen danach machen. Meine, derjenige, der sagt, es gibt keinen Gott, Gott liebt ihn, möge Allah uns bewahren. Dann was ist der Unterschied zwischen einem, der die ganze Zeit betet und ganze Zeit fastet und die ganze Zeit Gutes macht, und zwischen einer anderen Person, die die ganze Zeit, wal'iyadu billah, in Haram und in Bid'a und in Schirk lebt? Gibt es keinen Unterschied, oder haben wir keine Logik? Oder die Leute sind alle sozusagen in den Taten oder in den Handlungen alle gleich? Ist der Täter wie der Opfer? Natürlich nicht. Ist der Kriminelle oder ist der Treue wie derjenige, der untreu ist? Natürlich nicht. Ist der Lügner wie derjenige, der die Wahrheit sagt? Ist der Wahrhaftige wie der Lügner? Natürlich nicht. Und auch die Menschen sind so. Es gibt Menschen, es gibt Diener Allahs, Allah liebt sie. Und wenn Allah diese Leute liebt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sie schützen, beschützen, recht leiten. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen die Möglichkeit geben, oder Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen diesen Willen geben, dass sie das Gute tun und das Schlechte meiden. Wer sind diese Leute? Unter anderem drei Eigenschaften. Erstmal der Diener, der gottesfürchtig ist. Das wird der Diener, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Was bedeutet Allah fürchten? Pass auf bitte. Fürchten Allahs hat verschiedene Stufen. Weil manchmal, wenn man von Fürsten spricht, und da spricht man von Gottes Furcht, von zum Beispiel Al-Hasan al-Basri oder von Abu Bakr al-Siddiq, da sagt man, ich bin gar nicht. Man, wenn du denkst, ja, Abu Bakr, er hat Radwallahu alayhi zwei schwarze Linien in seinem Gesicht, weil er so viel geweint hat, als er Koran gelesen hat. Und er hat gesagt, wäre ich ein Baum, dass die Leute von meinen Früchten essen. Weil er Angst gehabt hat, gefürchtet hat, dass er am letzten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala steht und Allah wird mit ihm abrechnen. Umar radhiallahu anhu sagt, wenn ein Maultier fällt im Irak, dann wird Umar danach gefragt am letzten Tag. Meine, wenn du so diese Gottesfurcht mit den anderen vergleichen wirst, dann natürlich denkst du, du bist gar nicht. Aber deshalb, Gottesfurcht hat verschiedene Niveaus. Gottesfurcht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist top. Dann kommt von Sahaba, dann von Tabi'in, dann so weiter. Und es gibt bei manchen, dass sie normale Muslime sind und die fürchten Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet das? Allgemein, Gottesfurcht bedeutet, du machst zwischen dir und der Hölle ein Vorhang, eine Mauer, ein Damm zwischen dir und der Hölle, indem du das Gute tust und das Schlechte meidest oder unterlässt. Aber wir sind Menschen, und wir machen Fehler. Keiner ist von uns vollkommen. Deshalb, der Gottesfürchtige, wenn er auch Fehler macht, weil er Mensch ist, dann bittet er Allah subhanahu wa ta'ala schnell um Verzeihung, Vergebung. Weil er weiß, dass er einen Gott hat, einen Schöpfer hat, der akzeptiert sein Bittgebet, wenn er auch eine Sünde begangen hat. Deshalb, das ist Gottesfürcht. Tust du das Gute, was Allah uns gegeben hat, unterlässt du das Schlechte, was Allah uns verboten hat, dann bist du gottesfürchtig. Dann kommt eine höhere Niveau, dass du etwas verlässt oder unterlässt, was erlaubt ist, aber weil du Angst hast, dass du Haram begehst. Das ist eine bessere Stufe dann. Dann gibt es noch eine bessere Stufe, dass du vieles von Halal nicht machst, weil du Zweifel hast. Es könnte sein, wenn ich Halal, dann werde ich Haram begehen. Dann nein, lieber nicht. Und dies ist nicht bei allen Leuten gleich. Das ist das. Das ist ein Thema, was mit dem Herzen zu tun hat und was mit Taten zu tun hat. Aber wenn du immer gute Taten begehst und du versuchst, gut zu sein, dann wirst du inshallah gottesfürchtig sein. Aber bitte aufpassen in diesem Zusammenhang. Diese Aussagen von den großen Gelehrten, so wie Al-Hasan al-Basri oder wie Imam Ahmed, als sie über Al-Taqwa gesprochen hat oder Sahaba, du kannst das nicht mit uns jetzt vergleichen. Weil wenn du das vergleichst mit uns, dann haben wir nicht. Also aufpassen bitte. Jeder sein Niveau. Und die beste Gottesfurcht ist, dass man Allah anbetet mit Wissen. Mit Wissen. Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala mit Wissen. Und dass man bescheiden bleibt. Bescheidenheit. Nicht, dass man arrogant wird, weil man etwas Gutes macht und die anderen nicht. Weil man Gutes macht und die anderen nicht, dann wird man arrogant, wird Allah uns bewahren. Man sollte dankbar sein, wenn du Gutes machst, das heißt, Allah hat dir geholfen, das Gute zu machen. Nicht, dass du denkst, das ist nur von dir. Ohne Hilfe Allah bist du nichts. Sei aufpassen. At-Taqi. Al-Ghani. Al-Ghani bedeutet der Reiche. Reichtum. Ghina ist Reichtum. Aber welche Art von Reichtum wird hier gemeint? Es gibt zwei Arten von Reichtum. Das Innerliche und das Äußerliche. Das Äußerliche, man hat Villas, man hat Autos, man hat Länder, man hat alles, Vermögen, Geld und so weiter. Das ist Reichtum. Und Reichtum im Herzen, und das ist das Wichtigste. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Reichtum ist Reichtum des Herzens. Also wenn du im Herzen reich bist, dann bist du immer reich. Und du kannst reich im Herzen sein, wenn du Allah richtig anbetest. Und wenn du das Wissen hast über Allah, über seinen Propheten, über diese Religion mit Beweisen. Und der Reiche natürlich auch mit Vermögen, der für Allah subhanahu wa ta'ala gibt und der spendet und der macht, das natürlich Allah subhanahu wa ta'ala liebt auch diese Person. Al-Khafi. Das dritte Wort heißt Al-Khafi. Al-Khafi, wenn du auf Deutsch jetzt übersetzen wirst, dann wirst du derjenige, der sich versteckt. Ja, das hat damit zu tun. Das wird derjenige, der Allah anbetet, allein, für sich, mit Allah subhanahu wa ta'ala. In den Gebet, in den Handlungen, die man nicht zeigt. Das heißt nicht, dass man sagt, ja, Allah liebt denjenigen, der seine Anbetung versteckt, deshalb komme ich nicht mehr zum Gebet, weil ich das zu Hause rede. Nein, das ist falsch. Da hast du falsch verstanden, die Religion. Ja, diese Ibadah ist was anderes. Aber zum Beispiel in der Nacht zu beten, allein Koran zu lesen, allein Bittgebet allein zu machen, für sich selber. Das ist eine Bedeutung. Die andere Bedeutung, Al-Hafi. Nicht Al-Kha, sondern Al-Hafi, derjenige, der großzügig ist. Zu seinen Verwandten, zu den Mitmenschen, die arm sind, die sozial schwach sind, die schwachen Leute, der versucht, sie zu unterstützen, ihnen zu helfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt diese Person, die diese Eigenschaften hat oder die andere oder die drei zusammen hat. Allah ta'ala a'la wa a'la. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. رواه الترمذي وحسنه. أي من حسن إسلامه أنه يعتني بالذي يهمه، وأما الذي لا يهمه فلا يعتني به، لأن عنايته تكون فقط بالأمور التي تجعل الله سبحانه وتعالى يدخله يرحمه ويدخله الجنة. وفيه بارك الله فيكم في هذا الحديث أن الإسلام يتفاوت عند الناس. بعض الناس يقول لك الإسلام كله عند كل الناس واحد، أبدا. في إسلام حسن وفي إنسان مسلم ولكنه ما يطبق الإسلام وما يحسن في الإسلام، كذلك أهل الإيمان يتفاوتون، المسلمون يتفاوتون في مسلم، في مؤمن، في محسن، والمسلمون يتفاوتون في مسلم صادق وفي مسلم غير صادق، في مسلم عامل، مسلم غير عامل، في مسلم عادي وفي مسلم عادل عالم إلى غير ذلك. من حسن إسلام المرء، يعني الإنسان الذي يحسن إسلامه هو الذي يشتغل في الأمر الذي يهمه ويكون له فيه أجر ويبتعد عن الأمر الذي لا يهمه. يعني أنا ما الذي يعنيني الآن إذا فلان من الناس بنى بيت 10 طوابق ولا 5 طوابق؟ هذا ما يعنيني، فأنا ما أشتغل بهذا. عنده سيارة ولا ما عنده سيارة ما يعنيني، ولكن أنا يعنيني الدين، يعنيني الحلال والحرام، يعنيني أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى الأمر، بارك الله فيكم. لذلك الآن مثلا، ما الذي يعني مسلم جديد في الإسلام؟ هل يعنيه قضية التكفير وأخراج الناس من الملة وقضية التبديع، أم هذا المسلم الجديد يعنيه الآن، يعني أن يتعلم عقيدته ويتعلم إيمانه وأن يتعلم الصلاة ويتعلم الوضوء ويتعلم التعامل الطيب مع الناس؟ إذا اشتغل فيما يعنيه فهذا يحسن إسلامه، أما إذا اشتغل فيما لا يعنيه فهذا سينقلب على وجهه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه السنة معلومة في الناس. لذلك العلماء لما يشتغلوا في المسائل التي لا يشتغل فيها الآخر، هذا لا يعني أن العلماء يشتغل فيما لا يعنيه، لا، هو يعنيه لأنه عالم. أما الإنسان الذي ما يكون عالم ما يعني هذا الأمر، بارك الله فيكم. لذلك قيل أن علي بن أبي طالب قال العلم نقطة كثرها الجهال، قيل يعني أنه علي قال، يعني العلم هو شيء لو تعلمته مو كبير، ولكن نتيجة الجهل والجهال فكثرت الأمور على الناس، فنسأل الله العافية والسلام، لأنه اشتغلوا فيما لا يعنيهم، اشتغلوا فيما لا يعني، ومن اشتغل بغير فنه أتى بالعجائب. هذه نسأل الله السلامة والعافية. Abu Huraira radhiyallahu anhu erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zum guten Islam eines Moslems gehört, das zu unterlassen, was ihn nicht angeht. Das ist bei Tirmidhi und das ist Hasan. Es gibt Themen, die uns angehen. Und es gibt Themen, die uns nicht angehen. Wenn du dich beschäftigst mit den Themen, die für dich wichtig sind, dann hast du, inshallah, besseren Islam. Das heißt, im Islam gibt es eine Person, die besser praktiziert und die mehr praktiziert und die richtiger praktiziert. Wie die Muslime, die sind nicht alle gleich. Es gibt einen Muslim, es gibt einen Mu'min, es gibt einen Muhsin und die Muslime selber. Es gibt einen Muslim, der wahrhaftig ist, der guten Charakter hat, der gutes Benehmen hat. Es gibt einen anderen Muslim, der keinen Charakter hat, kein Benehmen hat. Der ist Muslim auch. Aber die Muslime sind unterschiedlich. Es gibt einen Muslim, der sich an die Religion, es gibt einen Muslim, der sich an die Religion hält und dass die Religion praktiziert. Es gibt einen anderen, der überhaupt nicht macht. Sabarakallahu fikum, wir müssen aufpassen in diesem Zusammenhang. Die Muslime sind unterschiedlich. Das heißt, es gibt manche, die sagen, Islam ist Islam und es gibt, alle Muslime sind gleich in diesem Zusammenhang. Nein. Natürlich, der Islam ist nur ein Islam. Es gibt keinen Islam, liberal und West und Ost und oben und unten. Islam ist Islam. Aber in Praktizierung des Islams gibt es Leute, die den Islam gut praktizieren, richtig praktizieren. Es gibt andere, die den Islam nicht gut praktizieren. Wenn du das praktizierst, was für dich wichtig ist, dann hast du diesen Punkt verstanden. Wenn nicht, dann hast du den Islam nicht verstanden. Beispiel. Ich habe ein Beispiel gegeben. Ein neuer Muslim. Jemand nimmt den Islam an. Was ist für diese Person jetzt wichtig? Diese Person soll lernen, wie man an Allah richtig glaubt, wie man den Islam richtig praktiziert. Die Beweise lernt er, lernt Koran, lernt das Gebet, Wudu, die wichtigen Themen des Islam, damit er den Islam richtig praktizieren kann. Wenn eine Person aber den Islam annimmt und er fängt an, sofort die Leute vom Islam auszuschließen und er redet die ganze Zeit über Bid'a und solche Themen, da hat diese Person den Islam nicht verstanden. Und da hat diese Person sich mit Themen beschäftigt, die für ihn, die ihn nicht angehen, weil er noch nicht die Basis hat. Das ist das Gleiche, wenn ein Baby mit dir über Philosophie reden will. Ein Baby redet über Philosophie. Und das ist das Gleiche. Oder ein Kind, erste Klasse, der will über Logarithmen reden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Sie sollen aufpassen. Und so sollst du in deinem Leben sein. Wenn du besseren Islam praktizieren willst und besseren Islam sein willst, dann kümmere dich um die Sachen, die für dich wichtig sind und die dich angehen. Jetzt wenn Ulama sich mit Themen beschäftigen, die du nicht verstehst, das heißt nicht, dass sie ihre Zeit sozusagen umsonst verbrauchen. Nein, die Ulama, die reden über solche Themen, weil das für sie wichtig ist, damit sie die Umma den Islam beibringen können. Aber für einen normalen Muslim sollte die Grundlagen erstmal den Islam verstehen und praktizieren. Das ist unser Problem. Du findest heute die Muslime, die reden über Themen, diese Themen, die sind für sie erstmal nicht sozusagen gegeben. Das ist nicht dein Bereich. Und das ist nicht dein Thema. Aber da redet man darüber. Und da verlässt man oder unterlässt man die Themen, die wichtig für die Person sind. Deshalb siehst du heute, manche Leute, die wollen die Muslime vom Islam ausschließen. Oder andere, die fangen an, über Gelehrten und Ulama schlecht zu reden. Der ist Mubtada und Bid'a und sowas, Tamagotchi-mäßig. Und die können noch nicht, die wissen noch nicht, was Tayammum bedeutet. Der weiß noch nicht, wie man Wudu richtig macht. Der weiß noch nicht, wie er zwei Ayat vom Koran richtig lesen kann. Und das ist Katastrophe. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zum guten Islam eines Menschen gehört, dass dieser Mensch das verlässt oder unterlässt, was ihn nicht angeht. Mir geht nicht an, was zum Beispiel, ob er ein Mazda hat oder Mercedes. Das ist seine Sache. Ob er ein Haus grün macht oder gelb macht oder rot macht. Das ist seine Sache. Für mich ist die Religion am wichtigsten. Und für mich, jeder Muslim so sollte denken. Für mich ist am wichtigsten, was ich selber tue für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wenn wir dann am letzten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, dann wird keiner dir helfen können. وعن المقدام بن معدي يكرب أو معدي كرب كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هذا معد يكرب أو معدي كرب يقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه رواه أخرجه الترمذي. الحديث دليل على ذم التوسع في المأكول والشبع والابتلاء، وهذا فيه مفاسد دينية وبدنية. الإنسان إذا أكل كثيرا فإنه يصبح خمول وما يستطيع يفكر بشكل جيد ويصبح ضعيفا، فذلك يا أخوة الإنسان ينتبه لهذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة، يعني الذي يتوسع على نفسه بالطعام وكذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا أخوة انتبهوا لهذه المسألة، الإنسان يأخذ من طعامه ما يحتاجه ما يحتاجه ولا يزيد كثيرا عن ذلك. بارك الله فيكم. المقدام ابن معدي يكذب زاقت للقفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاقت لزون آدم hat nicht ein Gefäß voll gemacht schlimmer als sein Bauch. Das Hadith war Tirmidhi. Das heißt, man sollte in diesem Leben nicht übertreiben im Essen und im Trinken. Nicht übertreiben im Essen und im Trinken. Weil wenn man übertreibt im Essen und im Trinken, dann wird man faul und dann wird man nicht so stark, dann wird man schwach. Und deshalb man sollte nicht viel essen, sondern dass man isst, was man braucht. Man hat manchmal kein Problem, aber allgemein nicht, dass man übertreibt immer im Essen und im Trinken. Der Prophet sagte, die meisten Leute, die in dieser Dunya viel übertrieben gegessen haben, werden auch die meisten, die am letzten Tag hungrig sein werden. Da soll man aufpassen. Der Prophet hat auch gesagt, wenn man unbedingt dann essen will, dann drei Teile. Ein Teil für Essen, einmal ein Teil für Trinken, ein Teil für Luft. Und subhanallah, der Magen, wenn man das sieht und wie das aufgebaut ist, das ist, als ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Magen geschaut hat und er hat uns dieses Hadith gesagt, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, es werden Leute von meiner Nation kommen am letzten Tag, sie haben viel in diesem Leben verschiedenes Essenarten gegessen und die haben verschiedene Sachen getrunken und sie haben verschiedene Farben angezogen und sie haben, als sie gesprochen haben, sie haben es so gemacht, diese Wörter benutzt, die große Wörter sind, die sind die schlimmsten unter meiner Umma. Sekunde, Janum, Umat, Yakuluna, ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتصدقون في الكلام فأولئك شرار أمتي. Die sind die schlimmsten, die machen sich so, wenn sie reden, jeder redet, als ob, wie diese Tamagotchi, diese Leute, wenn er spricht, ja, ba, ba, ba, wenn man hört, sagt, oh, der hat Wissen, aber der hat gar nicht. Der ist nichts. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Deshalb man sollte, بارك الله فيكم, aufpassen. Man sollte, wenn man isst und trinkt, manchmal kein Problem, wenn man, weil es Beweise gibt. Aber nicht immer. Nicht immer. Deshalb, wenn man Hunger hat, dann sollte man drei Teile machen. والله تعالى أعلى وأعلم. فعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي وهو حسن. خطأون أي كثير الخطأ، وهذه صيغة مبالغة، أي لا يخلو إنسان من خطيئة، لا يخلو إنسان من خطيئة، أي الإنسان جبل على الضعف. ولكن إذا تاب العبد فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، والله سبحانه وتعالى يغفر له سبحانه وتعالى. لك يا أخوة، مسألة أن نجد عبدا بلا خطأ هذا لا يمكن، لأن كل ابن آدم يخطئ، وخير الخطائين التواب، يعني الذي يخطئ فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى هو خير الناس، وهذا هو حال المؤمن، لأنه يعلم أنه له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة سبحانه وتعالى. أنس رضوان الله عليه تسيلته لقفيت محمد صلى الله عليه وسلم زعبته يدا زون آدمس ودا ألي زون آدمس أخن فيلا und der beste unter den Leuten, die Fehler begehen, ist derjenige oder sind diejenigen, die besten unter denjenigen, die Fehler begehen, sind diejenigen, die Allah um Verzeihung bitten oder die Reue zeigen. Das Hadith ist bei Tirmidhi und Ibn Majah und das ist Hassan, Wallahu ta'ala ala wa'ala. Das wird jeder Mensch macht Fehler. Es gibt keinen Menschen, der perfekt ist, der fehlerfrei ist. Aber der Mu'min, wenn er Fehler begeht, dann versucht er schnell Reue zu zeigen und Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung zu bitten und dann ist er besser. Und deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala uns das Tor von der Reue offen gehalten subhanahu wa ta'ala. Also egal was du gemacht hast in diesem Leben, solange du noch nicht im Sterben liegst und solange die Sonne nicht vom Westen aufgeht, solange die Zeichen Allahs nicht gekommen sind, dann kannst du Reue zeigen und Allah wird das annehmen. Deshalb, wenn man Fehler begeht, vier Fehler bedeutet nicht jetzt der normale Fehler, was man, das wird sündig. Das wird hier, es geht um Sünde. Also jeder macht Sünden, kleine oder eventuell große, aber der Mu'min natürlich meidet die Sünden und versucht keine. Aber wenn er etwas macht von Sünden, dann bittet er Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung, Vergebung, weil er weiß, dass er einen Gott hat, einen Schöpfer hat, der verzeiht und vergibt, subhanahu wa ta'ala. Deshalb, wenn man Fehler gemacht hat, dann schnell. Allah subhanahu. Und wenn man Fehler begeht oder Sünden begeht, dann macht man nicht schnell, dass man Allah um Verzeihung und Vergebung bittet. Das heißt, diese Person ist nicht richtiger Mu'min. Nein. Weil der richtige Muslim, der richtige Mu'min, wenn er Fehler begeht, dann schnell macht er einen Rückzieher, weil er Angst hat, wenn er stirbt, der wird am letzten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und er hat eine Sünde begangen. Und das ist der Unterschied zwischen den Leuten in diesem Zusammenhang. Aber aufpassen, barakallahu fikum. Aufpassen. Heutzutage, wenn du dein Recht aufgibst, dann denken die Leute, dass du Angst hast. Wenn du gutes Benehmen zeigst, das denken die, manche denken, dass du heuchelst. Wenn du Geduld zeigst, dann wollen Leute über deinen Kopf springen und auf deine Schulter sitzen. Deshalb soll man aufpassen. Man sollte gut sein mit den Leuten, die das Gute verdienen. Aber mit den anderen nicht so gütig sein, dass du hier als naiv und dumm bezeichnet wirst. Aufpassen. وعن أبي وعن أنس عفواً رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله. هذا الحديث ضعيف بارك الله فيكم، ولكن هناك في الحديث من صمت نجا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تكفل لي بما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة، وقال ثكلتك أمك يا معاذ وليكب الناس على في النار على مناخرهم، وهو هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلى حصائد ألسنتهم. فكل ما الإنسان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما تقول خير أو تفعل خير أو تصمت خيرا لك حتى ما تقع في إثم، فنسأل الله العافية والسلامة. فانتبهوا بارك الله فيكم، إنما الحديث هذا الذي يقال الصمت حكمة وقليل فاعله، فهذا الحديث ضعيف، أخرجه البيهقي في الشعب وهو موقوف، على لقمان الحكيم، يعني هي نصيحة. وقيل أن لقمان دخل على داود فقال له نعم الدرع للحرب، فقال الصمت حكمة. الواحد من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كان أفضل لو أتى المؤلف بهذا الحديث الصحيح. بارك الله فيكم. Das letzte 1380 und war Anas überlieferte, dass der Prophet ﷺ hätte gesagt, Schweigen ist eine Weisheit und wenige Leute tun das. Dies hat Al-Bayhaqi in Al-Shu'ab überliefert, aber die Überlieferung ist schwach. Und das ist, da erzählt man, das könnte von Luqman al-Hakim sein. Luqman, der Weise. Aber das ist auch daif, wallahu ta'ala ala wa'alam. Aber es gibt andere Hadithe, das ist schwach. Und schwache Hadithe werden nicht benutzt in der Religion. Aber man könnte andere Überlieferung als Beweis nehmen. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer an Allah und den letzten Tag glaubt, sagt Gutes oder schweigt. Sagt Gutes oder schweigt. So, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Der Muslim, entweder sagt er etwas Gutes oder schweigt er lieber. Weil wenn du kannst manchmal ein Wort sagen und durch dieses Wort gehst du in die Hölle. So, aufpassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, amsik alayka hada. Das bedeutet, halte deine Zunge. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer mir garantiert, was zwischen seinen beiden Kiefern ist und seinen Beinen ist, garantiere ich ihm das Paradies. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, verliere dich, O Mu'ad. Deine Mutter verliere dich, O Mu'ad. Was lässt die Leute auf ihre Nasen in der Hölle fallen, außer was sie durch ihre Zungen geerntet haben? Da muss man aufpassen, barakallahu fikum. Und da muss man entweder Gutes sagen, der Liebe schweigen, tausendmal schweigen, besser als ein Wort zu sagen und am Ende in die Hölle kommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna ar-rajula la yaqul al-kalimata la yuqti laha bala yuqazabu fiha 70 kharifan fi nar jahannam. Die Person sagt ein Wort und der macht sich keine Gedanken, der kommt durch dieses Wort 70 Jahre in die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو انت ريف بارك الله فيكم جيت وايتا موغن ان شاء الله مت صحيح الادب المفرد، ايبا موغن ان شاء الله مت كتاب السنة لابن ابي عاصم، وندن ام فخايتك مت قرآن وايتا. ايش هم انا بيته gibt es Leute von euch die in Düren sind oder gibt es dort in Düren eine Moschee؟ هل في أحد في الغرفة بارك الله فيكم هنا من الأخوة والأخوات من ديورن؟ oder in der Moschee von Düren؟ weil es dort eine Person gestorben ist und die Polizei macht dort ein Problem oder Stadtanwaltschaft und die wollten eventuell diese Person verbrennen. Wenn jemand sich nicht einsetzt von den Muslimen. Ja, bitte. Hasib. Abu Hasib. Okay. Dann kannst du die Person anrufen und der soll mich kontaktieren, Barakallahu. Sag ihm, es gibt eine Person dort, starb diese Person und der ist bei Polizei und eventuell, wenn die Leute sich nicht darum kümmern, die wollen ihn verbrennen. Und das wollen wir nicht, weil die Person Muslim ist. Der ist ein Iraker und der ist dort in Düren. Deshalb sollen wir etwas tun, Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, dass dies, wir sind sehr weit von euch. Deshalb, jazakumullahu khairan, Barakallahu fikum, versucht mal und versucht mich zu kontaktieren. Dann gebe ich euch eine Telefonnummer von einem Bruder, könnt ihr mit ihm sprechen. Morgen, Barakallahu fikum, haben wir ein Janaza bei uns. Wir haben morgen Janaza. Nach inshallah 14:30 Uhr haben wir Janaza und عندنا غدا Janaza بإذن تعالى الساعة 2:30 نصلي في المقبرة. Wir beten an unserem Platz dort Janaza gebet auf dem Feld, wo wir das im Friedhof haben. Ja, das ist mein Lamm. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Salli lahumma ala nabiyyina Muhammad.